Mai. Was? Ich bin drauf, ja. Heute haben wir auch die schöne Mai. Oh, oh ja, oh ja. Schon morgen viel zu spät. Ist es schon morgen?